Wenn es nicht ein schon früher ergangenes Wort von deinem Herrn und eine festgesetzte Frist gäbe, wäre die sofortige Strafe fürwahr unabwendbar.